im Sturm. Der Podcast mit Gegenwind der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Das Krähen ist hier mit einem besonderen Gast, der seinem Erzfeind für diese Woche noch was sagen möchte. Johannes, falls das dein echter Name ist, ich werde dir beweisen, dass du ein unwürdiger Nachfolger für mich bist. Auf der FlauschCon werden meine Leute deine Leute fertig machen und dann wird es den epischen Showdown geben. Intro- und Outro-Musik No Choices von Celestial Aeon Project. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.